Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, let's start in verse 1. Lasst uns mit Vers 1 beginnen. From Peter, an apostle of Jesus, the anointed one. Von Petrus, einem Apostel Jesu, dem Gesalbten. To the chosen ones who have been scattered like seed. An die Auserwählten, die wie Samen zerstreut wurden. Into the nations living as refugees. Und als Flüchtlinge in den Nationen leben. In Pontus, Galatia, Cappadocia and throughout the Roman provinces of Asia and Bithynia. In Pontus, Galatien, Kappadokien und den römischen Provinzen Asien und Bithynien. Now isn't that interesting that Peter does not write to a local church, which is usually what Paul did? Ist es nicht interessant, dass Petrus nicht an eine örtliche Gemeinde schrieb, wie es Paulus normalerweise tat? You know, so Paul, he addressed issues in local churches that he carried in his heart. Paulus sprach die Probleme der Ortsgemeinden an, die er auf dem Herzen hatte. And yet Peter is writing to a specific group of Christians. Petrus schreibt hier an eine bestimmte Gruppe von Christen. Not to a specific group of Christians as far as a location is concerned. Nicht an eine bestimmte Gruppe von Christen, was den Ort anbelangt. But to the refugees among the Christians. Sondern an die Flüchtlinge unter den Christen. Very interesting that the Apostle Paul, he wrote his letter in response to problems in the church. Es ist sehr interessant, dass der Apostel Paulus seinen Brief als Antwort auf die Probleme in der Gemeinde schrieb. He carried the church in his heart like nobody else. Er trug die Gemeinde in seinem Herzen wie kein anderer. You know, Paul talks about all his sufferings and then he says, and on top of it, my cares for the church. Paulus sprach über all seine Leiden und dann sagte er, und darüber hinaus sorge ich mich um die Gemeinde. And the question arises, which of course nobody can answer for sure. Es stellt sich hier die Frage, die natürlich niemand mit Sicherheit beantworten kann. Why does Peter write to the refugees who are spread out all over these big regions? Warum Petrus an die Flüchtlinge schreibt, die über diese großen Regionen verteilt leben? And I'm not answering this question because I don't think I can. Ich beantworte diese Frage nicht, denn ich denke, dass ich das nicht kann. But I'm raising a counter question to the question that I ask. Ich stelle eine Gegenfrage zu der Frage, die ich gestellt habe. Could it be, and I'm just asking this question. Könnte es sein, und ich stelle nur diese Frage. Could it be that Jesus said to Peter that the apostles have to spread out, but they refuse to? Könnte es sein, dass Jesus zu Petrus gesagt hat, die Apostel sollen sich ausbreiten, aber sie sich geweigert haben? Remember, Jesus said in Acts chapter 2. Erinnere dich, was Jesus in Apostelgeschichte Kapitel 2 sagt. He said it to the apostles and Peter was one of those. Er spricht zu den Aposteln und Petrus war einer davon. He says, go and preach the gospel Jerusalem, Judea, Samaria, to all of the ends of the world. And the apostles didn't do that. Er sagt, geht und verkündet das Evangelium in Jerusalem, Judea, Samarien und bis ans Ende der Welt. Peter didn't obey. Die Apostel haben das nicht getan. Peter did not obey. Petrus war nicht gehorsam. Peter preached in Jerusalem. Beautiful move of God. And that's where he stayed. Petrus hat das nicht ausgeführt. Petrus hat in Jerusalem gepredigt, eine wunderbare Bewegung Gottes, und dort ist er geblieben. This is why when people use Acts and saying they met in the houses and in the temple, people say, this is how the church met in the beginning. It's not true. Wenn Menschen die Apostelgeschichte hernehmen und sagen, sie trafen sich in den Häusern und im Tempel, denken sie, dass sich die Gemeinde am Anfang so traf. Das ist aber nicht wahr. No, this was true of Jerusalem. It was not true of all the church. Nein, so war es nur in Jerusalem. Es war nicht in der ganzen Gemeinde so. And why was it in Jerusalem like that? Warum war es in Jerusalem so? Because Peter disobeyed Jesus. Weil Petrus Jesus nicht gehorsam war. He never kept going to Samaria, he never kept going to Judea, he never kept going to the ends of the earth. Er ging nicht weiter nach Samaria, er ging nicht weiter nach Judäa, er ging nicht weiter bis ans Ende der Welt. So I wonder that Peter realized as he wrote the letter, oh my goodness, I should have spread, I didn't, they spread, now I need to do something for them. Ich frage mich, ob Petrus beim Schreiben des Briefes klar wurde, meine Güte, ich hätte mich ausbreiten sollen, habe ich aber nicht, aber sie haben sich ausgebreitet. Jetzt muss ich etwas für sie tun. A fair question, right? Eine berechtigte Frage, oder? Do you remember what happened in Acts chapter 8? Erinnerst du dich, was in Apostelgeschichte Kapitel 8 passierte? When a great persecution came, als es zu einer großen Verfolgung kam, and everybody was scattered except the apostles. They again didn't go. Und alle zerstreut wurden, außer den Aposteln. Wieder gingen sie nicht. So they stayed in Jerusalem. Sie blieben in Jerusalem. Ah, it's so beautiful here. We've got thousands of people. Ah, es ist so schön hier. Wir haben tausende von Menschen. Do you remember? Erinnerst du dich? When they had a problem, Acts chapter 6. An das Problem in Apostelgeschichte Kapitel 6. And they came with a complaint to the apostles. Als sie sich bei den Aposteln beschwerten. And they said, our widows are not dealt righteously. Sie sagten, unsere Witwen werden nicht gerecht behandelt. What did Peter say? Was hat Petrus gesagt? He said, you choose among yourself 7 men of wisdom and full of the Holy Spirit. They will sort out the problem. Er sagte, wählt aus eurer Mitte 7 weise und vom Heiligen Geist erfüllte Männer, die sich um das Problem kümmern sollen. We have to give ourselves to prayer and the Word of God. Wir müssen uns dem Gebet und dem Wort Gottes widmen. In my opinion, that was wrong. Meiner Meinung nach war das falsch. Because that's where clericalism came into the church. Denn so kam der Klerikalismus in die Gemeinde. We do spiritual work, you do secular work. Wir machen geistliche Arbeit, ihr macht weltliche Arbeit. See, so I just wonder. Ich frage mich. If Peter did not spread out as Jesus says, but now he realized this was the heart of Jesus and now he needs to do something with for those who were spread out. Ob Petrus, als er erkannte, dass er sich nicht ausbreitete, wie Jesus es eigentlich auf dem Herz hatte, etwas bewegen wollte, damit sich die Anhänger ausbreiteten. But I also wonder. Ich wundere mich auch über Folgendes. Jesus said, go to Jerusalem, Judea, and the third place was Samaria. Jesus sagt, geht nach Jerusalem, Judäa und der dritte Ort war Samaria. Peter didn't like the Samaritans. Petrus mochte die Samariter nicht. They were enemies of the Jews. Sie waren Feinde der Juden. How do we know that Peter didn't like them? Woher wissen wir, dass Petrus sie nicht mochte? Well, in chapter 15 of Acts, he himself said. In Kapitel 15 der Apostelgeschichte sagt er selbst, that he would have not gone to the Gentiles unless God would have convinced him with that vision and then that voice. Dass er nicht zu den Heiden gegangen wäre, wenn Gott ihn nicht mit dieser Vision und dem Hinweis überzeugt hätte. Besides that, an apostle means a sent one, not a stay-home one. Außerdem ist ein Apostel ein Gesandter, nicht ein Daheimgebliebener. Here Peter calls himself an apostle, but in Jerusalem he lived like a stay-home one. Hier bezeichnet sich Petrus als Apostel, aber in Jerusalem lebte er wie ein Daheimgebliebener. These are just my thoughts. Das sind nur meine Gedanken. You can enjoy them or you cannot like them. You are free to choose. Du findest sie gut oder eben nicht. Du hast die Freiheit, selbst zu entscheiden. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.